wenn doch das Schicksal ihm wenigstens Reue geschenkt hätte, brennende Reue, die das Herz zerreißt, die den Schlaf verjagt, eine Reue, deren schreckliche Qualen einen an Strick und Wasser denken lassen. Oh, er hätte sich über sie gefreut. Qualen und Tränen, das ist gleichfalls Leben. Aber er bereute sein Verbrechen nicht. Er hätte sich wenigstens über seine Dummheit ärgern können, wie er es früher über seine überraschenden und absurden Handlungen getan hatte, die ihn nach Sibirien gebracht hatten. Jetzt aber im Zuchthaus, also frei von allem Vergangenen, überlegte er von Neuem und dachte über alle seine früheren Handlungen nach und fand sie gar nicht so dumm und abscheulich, wie sie ihm früher in der verhängnisvollen Zeit vorgekommen waren. Warum? Warum? War meine Idee dümmer als die anderen Ideen und Theorien, die in der Welt, solange diese Welt besteht, herumschwirren und zusammenprallen? Man braucht die Sache nur mit einem völlig unabhängigen, breiten und von den alltäglichen Einflüssen ungetrübten Blick zu betrachten. Dann wird meine Idee sicherlich gar nicht so sonderbar erscheinen. O, ihr Verneiner und neunmal Klugen, warum bleibt ihr auf halbem Wege stehen? Weswegen erscheint Ihnen denn meine Handlung so abscheulich? Fragte er sich. Weil es ein Verbrechen ist? Was bedeutet das Wort? Mein Gewissen ist ruhig. Gewiss, es ist eine Straftat geschehen. Gewiss, der Buchstabe des Gesetzes ist übertreten und Blut ist vergossen. Nun, so nehmt doch für den Buchstaben des Gesetzes meinen Kopf und damit basta. In diesem Falle hätten aber viele Wohltäter der Menschheit, die die Macht nicht geerbt, sondern selbst ergriffen haben, bei ihren allerersten Schritten hingerichtet werden müssen. Aber diese Menschen haben durchgehalten, haben sich zu ihren Schritten bekannt und darum sind sie im Recht. Ich aber habe nicht durchgehalten, also hatte ich nicht das Recht, mir diesen Schritt zu erlauben. Nur in diesem einen Punkt gab er sein Verbrechen zu. Nur in dem allein, dass er nicht durchgehalten und sich gestellt hatte. Er litt auch unter dem Gedanken, dass er sich damals nicht das Leben genommen hatte. Warum hatte er damals am Wasser gestanden und dann doch die Selbstanzeige vorgezogen? Steckt denn tatsächlich eine solche Kraft in diesem Wunsch zu leben und ist sie so schwer zu überwinden? Svidrigailov hatte sie überwunden und hatte den Tod doch gefürchtet. Er stellte sich voller Qual diese Frage und konnte nicht verstehen, dass er vielleicht schon damals, als er am Wasser stand, in sich selbst und seinen Überzeugungen eine tiefe Lüge geahnt hatte. Er begriff nicht, dass diese Vorahnung ein Vorbote sein konnte einer künftigen Umwälzung in seinem Dasein, seiner zukünftigen Auferstehung, seiner neuen Anschauung vom Leben. Er sah darin nur die dumpfe Kraft des Instinkts, die er nicht imstande war zu überwinden und über die er wiederum nicht imstande war, hinwegzuschreiten, aus Schwäche und Bedeutungslosigkeit.